mir des Schreckens Pforten auf. Ich wage froh den kühnen Lauf. Tu mir noch Halt, ich muss doch sehen. Was höre ich? Pamilenstimme. Ja, ja, das ist Pamilenstimme. Wohin kann sie mit dir gehen? Und trennet uns kein Schicksal mehr. Wenn auch der Tod beschieden wär, wenn auch der Tod beschieden wär, ist mir erlaubt, mit dir zu sprechen. Es ist erlaubt, mit dir zu sprechen. Welch Glück, wenn wir uns wiedersehen, euch wieder Hand in Hand in Tempel gehen. Ein Weib, das nach uns